Da war noch ein dritter Mann. The third man made me see what one can do with visual storytelling. Der dritte Mann machte mir deutlich, meint Martin Scorsese im Bonusmaterial der Edition, was es bedeutet, visuell zu erzählen. Zu erzählen von einem Mann, der völlig abgebrannt nach Kriegsende 1949 nach Wien kommt, weil ihm sein alter Kumpel, ich sage Ihnen, niemand hat Harry so gut gekannt, einen Job angeboten hat. In der Schwarzmarktmetropole, die schon gekennzeichnet ist vom heraufziehenden Kalten Krieg. Doch Harry Lime ist nicht mehr da. Er ist schon im Himmel. Oder in der Hölle, fügt Paul Hörbiger als Hausmeister hinzu. So wie seine italienischen Kollegen Visconti, Rossellini und De Sica fühlte sich Carol Reed einem Neorealismus verpflichtet und drehte mit Der dritte Mann einen der ersten britischen Filme, die ganz an Originalschauplätzen entstanden sind. Dunkle Bilder einer dunklen, vom Krieg zerstörten Stadt, gefilmt mit der schrägen Kamera. Reed zeigte so eine Welt, die, wie der US-Filmkritiker Roger Ebert einmal sagte, ganz aus dem Ruder gelaufen ist, wo der naive Amerikaner, Joseph Cotten spielt ihn, erfahren muss, dass sein alter Freund ein skrupelloser Schmuggler ist. Wer war der dritte Mann? Das sollte ich gar nicht trinken, mit meinem Magen. Wunderbar klare Bilder in präzisen Schwarz-Weiß-Konturierungen bietet jetzt die 4K-Digital-Restaurierung, die man natürlich vor allem auf der Blu-ray-Edition des dritten Mannes zu sehen bekommt. Audiokommentare, ein 20-seitiges Booklet mit einem Essay des britischen Filmwissenschaftlers Charles Drazin, eine anderthalbstündige Dokumentation über die Entstehung von Carol Reeds Film und eine gut einstündige Doku über Graham Greene, der zusammen mit Regisseur Carol Reed das Drehbuch schrieb. Dieses Material zeichnet die Hintergründe des Films. Was meinen Sie mit dem dritten Mann, Mr. Martins? Zeichnet eine Geschichte, worin sich immer wieder die historische Realität hineindrängt. Es soll Ihnen ein dritter Mann beim Wegtragen geholfen haben. Dem hinterlistigen Harry Lime nämlich, den Orson Welles im dritten Mann diabolisch spielt, soll Graham Greene, Schriftsteller und hier Drehbuchautor, der selber im britischen Geheimdienst arbeitete, seinen ehemaligen SIS-Chef Kim Philby zugrunde gelegt haben. Philby, der als einer der sogenannten Cambridge Five jahrzehntelang für die Sowjets spionierte. 1951 verschwanden zwei der Cambridge Five und tauchten in der UdSSR auf. Kim Philby wurde verdächtigt, der dritte Mann gewesen zu sein, der ihnen zur Flucht verholfen hatte. Waren sie der dritte Mann? Wurde Philby in einem TV-Interview gefragt. Well, if there was a third man, were you in fact the third man? No, I was not. Nein, das war ich nicht, log Kim Philby, um noch weitere 11 Jahre für den KGB zu spionieren. Die Ambivalenz, die Joseph Cotten in Carol Reeds Film gegenüber seinem alten Freund Harry Lime, alias Orson Welles, an den Tag legt, darin spiegelt sich auch die Haltung von Graham Greene gegenüber seinem Geheimdienstchef in sowjetischen Diensten. Und auch der merkwürdige Tod, den Harry Lime am Ende in der Kanalisation erleidet. Martins! Seien Sie vorsichtig, Martins! Wenn Sie ihn sehen, schießt Sie! Diesen makaber gesprochen Gnadenschuss aus der Pistole seines Freundes. Er ist zutiefst zwiespältig. So starb Harry Lime in der Kanalisation. Aber er lebte 1951-52 in der BBC-Hörspielserie The Lives of Harry Lime seine Wiederauferstehung. In der Hauptrolle als Harry Lime, Orson Welles. That was the shot that killed Harry Lime. Das war der Schuss, der Harry Lime tötete. Sie wissen das, wenn Sie den Film Der dritte Mann gesehen haben. Das war Harry Limes Ende, aber der Anfang seiner Geschichte liegt weit zurück. Harry Lime hatte viele Leben. Ich kann von allen erzählen, denn mein Name ist Harry Lime. Apropos Ende oder auch Anfang. Der dritte Mann war eine der ersten Koproduktionen zwischen der britischen Filmindustrie und Hollywood. Der Produzent von Vom Winde verweht, David O. Selznick, steuerte einen Großteil des Budgets für den dritten Mann bei, sicherte sich die Einnahmen des Films an den US-Kinokassen und wollte auch künstlerisch, wie es sich für einen Hollywood-Tycoon gehörte, Einfluss nehmen. Das Ende von Der dritte Mann, dieser Geschichte über Schuld und Unschuld, Liebe und Verrat, brachte den Hollywood-Mann dann zur Weißglut. Joseph Cotten sehen wir, er möchte sich mit Harry Limes Geliebter versöhnen, weil er sich in sie verliebt hat. Sie kommt aus der Tiefe des Bildes die Friedhofsallee herunter und geht, ohne eine Miene zu verziehen, an Joseph Cotten vorbei. Mit einer Hollywood-typischen Heldengeschichte, nein, damit hatte es Carol Reed bei seinem dritten Mann nicht so.